da stellen sich die Weichen und selten und selten von allein. Entscheidungen fallen, die in die Zukunft reichen und sollen und sollen unsere sein, unsere sein. Da schaut man tief nach innen und weiß nicht, was man will. Da schaut man nach außen und lässt es in sich rinnen und weiß nicht und wird still und wird still. Fühlt sich wie April. Hey, alle Tore stehen offen noch für dich. Oh, oh, oh, alle Gipfel ein Hoffen noch für dich. Doch die Himmel über deinem Land hält nur ein Ding. Da stellen sich die Weichen und selten von allein. Entscheidungen fallen, die in die Zukunft reichen und sollen unsere sein, unsere sein.